Von insgesamt 651 anwesenden Abgeordneten stimmten 509 für die Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgien als sichere Herkunftsländer, 138 dagegen. Der Abstimmung war eine kontroverse Debatte vorausgegangen. Den Auftakt machte Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Asylverfahren würden beschleunigt und bei Ablehnung könnten die Menschen aus diesen Ländern schneller zurückgeführt werden. Rechtsstaatlich sei der Entwurf zudem einwandfrei, so Seehofer. Denn der individuelle Anspruch auf Asyl bleibt erhalten. Das heißt, im Einzelfall kann der Asylantrag natürlich weiterhin gestellt werden. Auch Helge Lind für die SPD im Innenausschuss verteidigte den Entwurf. Ja, es gebe Fälle von Menschenrechtsverletzungen und Fälle von Folter. Und ja, Homosexualität werde in diesen Ländern teilweise diskriminiert. Daher, so Lind, muss es die Möglichkeit geben, für Einzelne hier Anerkennung finden zu können. Dabei verwies er auch auf die Möglichkeit einer speziellen Rechtsberatung für besonders vulnerable Gruppen, die in den neuen Entwurf aufgenommen wurde. 11 Abgeordnete aus seiner Partei stimmten jedoch gegen den Entwurf. Die Maßnahme ist längst überfällig und dringend geboten und ich habe das an dieser Stelle hier bereits schon mehrmals betont, sagte Lars Herrmann von der AfD, dessen Fraktion dem Entwurf geschlossen zustimmte. Zustimmung kam auch von der FDP. Für Linda Teuteberg, Obfrau der FDP im Innenausschuss und deren migrationspolitische Sprecherin, ist aber klar, dass dies nur ein Minimalziel sein könne. Wir müssen das Instrument der sicheren Herkunftsstaaten insgesamt besser und konsequenter nutzen, um einerseits die Verfahren zu beschleunigen, um Ämter und Gerichte zu entlasten. Die Freien Demokraten brachten zudem einen Entschließungsantrag ein, mit dem bei weiteren 14 Ländern eine Einstufung als sichere Herkunftsstaaten geprüft werden soll. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Den Entwurf zur Einstufung der 3 Maghreb-Staaten sowie Georgien lehnten vor allem Linke und Grüne ab. Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, nannte die Debatte ein Lehrstück für Populismus. Die Union sei kein bisschen auf die Grünen zugegangen, um sie von dem Entwurf zu überzeugen. 2017 war der erste Entwurf unter anderem am Widerstand der Grünen im Bundesrat gescheitert. Am schlimmsten, so Amtsberg in Richtung der Regierungskoalition, finde sie dabei, dass sie wirklich den Menschen in Deutschland vorgaukeln, dass die Einstufung dieser 4 Länder das Potenzial hat, Probleme, die wir in der Asylpolitik durchaus haben, zu lösen. Ja? Und ich finde das schmutzig. Ich finde das wirklich schmutzig. Die niedrigen Zahlen der Asylanträge würden das nicht hergeben. Laut den Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kamen zwischen Januar und November 2018 insgesamt nur etwas mehr als 4% aller Asylanträge, die in Deutschland gestellt wurden, aus den Maghreb-Staaten und Georgien. Insgesamt 7.364 von 174.040 Erst- und Folgeanträgen. Grünen-Chef Robert Habeck hat unterdessen bekräftigt, dass seine Partei eine Einstufung weiterer Länder als sicher Herkunftsstaaten im Bundesrat verhindern wolle. Ola Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Linken, wies noch darauf hin, dass viele Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen den Entwurf ablehnen. Weil sie zu Recht dies als einen Angriff auf den humanitären Schutzgedanken des Asylrechts verstehen. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl nennt den Entwurf eine Mogelpackung, der politischen Manipulationen die Tür öffnen würde.